Herzlich willkommen bei der dritten Folge des Holistisch Gesund Podcasts. Mein Name ist Benjamin Weidig und in meinem Podcast dreht sich alles über eher unbekannte Themen der ganzheitlichen Gesundheit mit dem Ziel, dir das wahre Potenzial des Menschen etwas näher zu bringen. Und heute habe ich aus meiner Sicht ein unglaublich spannendes Thema im Gepäck. Und zwar dreht sich heute alles um Bewusstsein, aber nicht allgemein oder in diesem etwas missinterpretierten esoterischen Sinne, sondern sehr spezifisch über den vierten Bewusstseinszustand oder man könnte ihn auch den vergessenen Bewusstseinszustand nennen. Ich habe vor kurzem einen Vortrag dazu bei einem Biohacking-Kongress angeschaut und fand das Thema einfach so interessant, dass ich dachte, da muss ich eine Folge dazu machen, um euch das Thema ja ein bisschen komprimiert wiederzugeben. Und es ist auch ein Thema, was ich sehr gut mit vielen eigenen Impulsen und Erfahrungen ergänzen kann. Also, in der heutigen Folge dreht sich alles um diesen besonderen Bewusstseinszustand. Und dazu klären wir erst einmal, welche unterschiedlichen Bewusstseinszustände es eigentlich gibt und wie diese sich voneinander unterscheiden und welcher Zyklus sich daraus ergibt, also in welchem Verhältnis sie miteinander stehen. Im zweiten Teil dieser Folge gehe ich dann darauf ein, welche negativen Folgen ein Mangel dieses Zustandes auf unsere körperlichen und geistigen Gesundheitsaspekte haben kann. Danach werfe ich einen Blick darauf, warum dieser Zustand denn überhaupt so wenig Beachtung findet, also woher der Mangel überhaupt kommt. Und dann kommen wir zum Praxisteil. Das heißt, wie erreicht man diesen Zustand wieder? Was kann man im Detail tun, bezogen auf verschiedene Aktivitäten, Biohacking-Maßnahmen, Supplements und so weiter und so fort. Und ganz am Ende erzähle ich dir dann noch ein paar persönliche Anekdoten dazu und was aus meiner Sicht diese neu erlernte Fähigkeit für einen immensen Nutzen auf mein eigenes Leben hatte und dementsprechend auch bei dir haben kann. Also, wie immer, mach's dir gemütlich und entspannt, außer du fährst gerade Auto, dann natürlich nicht, gerne fokussiert bleiben und dann starten wir mit dem heutigen Thema. Kapitel 1. Welche unterschiedlichen Bewusstseinszustände gibt es überhaupt? Also wichtig erstmal zum Start, wir reden hier in dieser Folge nicht von Bewusstseinsstufen, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Konzepte dazu, sondern von Bewusstseinszuständen. Das heißt, die nachfolgende Auflistung ist kein Ranking im Sinne von unbewusst zu spirituell erleuchtet, sondern es geht viel neutraler um die Frage, zu welchen verschiedenen Arten von Zuständen ist unser Nervensystem, also auch auf einer rein biologischen, biochemischen Ebene, eigentlich fähig oder ausgelegt und welchen Nutzen haben diese verschiedenen Zustände. Und da haben wir im Grunde vier verschiedene. Nummer 1 ist der normale, in Anführungszeichen, Wachzustand. Den sollte jeder wahrscheinlich kennen. In dem befindet ihr euch gerade, wenn ihr diesen Podcast aktiv anhört. Denn dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass der logisch-rationale Teil des Gehirns primär aktiv ist, wodurch wir handlungsfähig sind, geordnete Gedanken formulieren können, sprechen können, aktiv zuhören können und so weiter und so fort. Also der Zustand für das, in Anführungszeichen, normale Leben im Alltag. Den zweiten und dritten Zustand finden wir dann beide jeweils im Schlaf. Und zwar haben wir einmal den Tiefschlaf, das heißt die traumlose Schlafphase, wo sehr viel körperlich geschieht und unser Körper am stärksten regeneriert. Deshalb kann man sich zum Beispiel auch sehr ausgelaugt fühlen, wenn man keinen richtigen Tiefschlaf hat, selbst wenn man 9 bis 10 Stunden im Bett lag. Das Besondere am Tiefschlaf ist, dass er sich relativ abseits unseres Bewusstseins abspielt und wir uns dementsprechend am nächsten Tag nicht wirklich an diesen Zustand erinnern können. Im Gegensatz zu Nummer 3, der Traumzustand, in dem eher das emotionale Erleben verarbeitet wird, ja, in dem wir eine blühende Fantasie haben, alles Mögliche geschehen kann und wir uns auch am nächsten Tag daran erinnern können, aber im Traum selbst können wir das kaum logisch bewerten oder reflektieren, was da gerade für lustige oder verwirrende Sachen geschehen. Die Traumerinnerung lässt sich übrigens auch sehr, sehr stark steigern. Also das ist eigentlich der natürliche Zustand, sich nahezu immer an seine Träume erinnern zu können. Aber das Thema Träume wäre jetzt auch nochmal eine ganz neue Folge. Und diese beiden Schlafphasen, Tiefschlaf und Traumphase, wechseln sich in der Nacht auch immer zyklisch ab. Und dann gibt es neben diesen drei Bewusstseinszuständen auch nochmal ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel der Koma-Zustand, also eine sehr tiefe Bewusstlosigkeit, in der ihr normalerweise nicht einfach so hoffentlich täglich sein solltet. Dann gibt es sowas wie Klarträume, auch luzide Träume genannt. Das heißt, du bist dir im Schlaf bei einem Traum bewusst, dass du gerade träumst. Und es gibt noch verschiedene sehr spezielle Trance-Zustände, die man zum Beispiel erreichen kann bei schamanischen Ritualen oder auch durch verschiedene Hypnosetechniken. Das hat auch alles seine Anwendungsgebiete, seinen Nutzen, ist jetzt aber auch nicht der Fokus dieser Folge, denn das sind alles eher spezielle Zustände, die ja auch eher mit Hilfe gewisser Techniken oder Substanzen herbeigerufen werden. Hier geht es jetzt aber um den vierten Zustand, der bei einem gesunden Menschen automatisch jeden Tag auftritt oder auftreten sollte und trotzdem kaum Beachtung findet. Also wir haben Wachzustand, Tiefschlaf und Träume in der Nacht. Was fehlt noch? Es gibt eben nicht nur Sleeping Dreams, sondern auch im Englischen Waking Dreams oder Lucid Visions wird es manchmal auch genannt. Das heißt, im Deutschen trifft es am ehesten auf den Begriff Wachträume, Tagträume. Also simpel erklärt, es handelt sich um traumähnliche Zustände im Wachbewusstsein. Das heißt, du bist wach, du hast die Augen geöffnet, aber bist eben nicht wie im normalen Wachzustand, in dem logisch reflektierenden Verstand, wo du Gedanken bewusst formulierst und darüber redest oder nachdenkst, sondern du nimmst einfach Reize auf, ohne sie zu interpretieren oder sonstiges und lässt deiner Fantasie freien Lauf, so wie das eben in den Nachtträumen auch geschieht. Das Tagträumen ist also eine Art Zwischenstufe, könnte man sagen, zwischen Wach- und Schlaftraumzustand oder man könnte es auch als eine Art verbindenden Aspekt betrachten, der die drei anderen Zustände umschließt. Und wirklich detailliert erklären muss ich euch das eigentlich auch gar nicht, denn jeder von euch kennt diesen Zustand. Vor allem aus der Kindheit, aber auch wenn man sich nicht damit beschäftigt, erlebt man ihn in der Regel auch immer mal wieder zufällig. Aber besonders Kinder träumen tagsüber immer wieder vor sich hin. Genauso befinden sich Tiere wie Hunde und Katzen, wenn man sie beobachtet, sehr oft in diesem Zustand. Also wir kennen das, aber wir haben nur die Wichtigkeit davon aus den Augen verloren und wie wir da besonders leicht reinkommen. Das haben wir verlernt. Und in allen Naturvölkern, die es noch gibt oder in allen alten Traditionen, ist das ebenfalls vollkommen normal. Die wären eher verwirrt, wenn wir westlichen Menschen denen versuchen würden, das zu erklären, dass das jetzt was Besonderes ist oder irgendwelche Fragen zu stellen, weil es komplett selbstverständlich in ihrem Alltagsleben verankert ist. Was ich jetzt nochmal kurz erwähnen muss, bevor wir tiefer ins Detail gehen, es ist wie gesagt kein Ranking. Also alle diese vier Zustände haben ihren physiologischen, mentalen und seelischen Nutzen und alle diese Zustände treten natürlicherweise innerhalb eines jeden 24-Stunden-Zeitfensters auf. Wir haben also nicht einfach nur einen Schlaf-Wach-Rhythmus, wie man immer wieder in der Biohacking-Szene hört, sondern man könnte sagen, wir haben eigentlich vielmehr eine Art Bewusstseinszustandszyklus, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, tagsüber den Wachzustand mit immer wieder kurzen Phasen an Tagträumen und abends dann eben den Tiefschlaf und Traumzustand im Wechsel und logischerweise noch die Übergangsphasen nach dem Aufwachen und vor dem Einschlafen. Und jetzt schauen wir uns im zweiten Kapitel dieser Folge erst einmal an, welche Folgen denn das überhaupt für uns hat, dass wir dem Tagträumen ja mittlerweile so wenig Beachtung schenken. Und da fand ich die Beschreibung des Forschers aus dem Vortrag sehr ansprechend und ja sehr mit meinen eigenen Ansätzen resonierend, denn er betrachtet alle diese verschiedenen vier Formen als Grundbedürfnisse für unseren seelischen Rhythmus oder die einzelnen Zustände wie emotionale Nährstoffe und sagt eben, wir leben in einem chronischen Mangel des vierten Bewusstseinszustandes, des Tagträumens. Das soll konkret aussagen, dass das Tagträumen nicht als Bonus zu betrachten ist, als Gesundheitsmaßnahme im Sinne von, du buchst dir eine Massage oder eine Akupunktursitzung oder was auch immer, sondern er ist essentiell. Er ist wie ein essentieller Nährstoff für unsere Gesundheit. Und essentiell bedeutet, du kannst ihn nicht substituieren. Und das ist eben genau wie bei Vitaminen und Mineralstoffen. Du kannst zum Beispiel einen Mangel an einem Mineralstoff wie Jod nicht oder nur sehr bedingt dadurch ausgleichen, gesundheitlich, dass du mehr Magnesium oder Kalium zu dir führst, weil Jod und Magnesium oder Kalium einfach überwiegend andere Funktionen im Körper erfüllen. Und du kannst beispielsweise auch nicht einen Mangel an Tiefschlaf mit mehr Traumphasen ausgleichen oder umgekehrt, weil eben beide Phasen für unterschiedliche Heilungs- und Verarbeitungsvorgänge notwendig sind. Und deshalb halte ich es zum Beispiel jetzt auch nicht für super sinnvoll, dauerhaft Substanzen einzuwerfen, die dich komplett in den Tiefschlaf hauen, selbst wenn es natürliche Bestandteile sind, aber die Traumphase ausschalten, ja, weil wir eben beides brauchen. Cannabis, das ist ein Paradebeispiel, bei dem es bei vielen Menschen so ist, dass sie dadurch zwar sehr erholt und tief schlafen, aber insbesondere bei längerem Dauerkonsum die Traumphasen deutlich abnehmen. Und viele Ex-Cannabis-Konsumenten können das wahrscheinlich bestätigen, dass wenn man dann nach einem sehr längeren Dauerkonsum wieder aufhört, man plötzlich extrem viel und intensiv und die wildesten Dinge träumt, ja, weil der Körper eben diesen Traummangelzustand wieder ausgleichen möchte, wenn er dann die Möglichkeit dazu bekommt. Also das ist zumindest jetzt meine Theorie dazu in diesem Kontext. Das bedeutet, viele Dinge können kurzfristig als Kur eine effektive körperliche Erholung bereitstellen, aber langfristig dann einen Traummangel verursachen und dann nehmen eben andere Symptome zu, bei denen das Träumen im Schlaf eine wichtige Rolle für die Verarbeitung spielt. Was passiert jetzt analog dazu, wenn man kaum noch Wachträume hat? Zu den typischen Symptomen zählt zum Beispiel die Zunahme von Schlafproblemen ist da ganz weit oben, weil du ja logischerweise mehr Gedankenkarussell vor dem Einschlafen hast, wenn tagsüber nicht die notwendige Zwischenverarbeitung für dein Nervensystem stattfindet. Ebenfalls können Stimmungsschwankungen ansteigen oder auf einer körperlichen Ebene muskuläre Verspannungen. Das sind meistens Dinge, die ja relativ Hand in Hand gehen. Und den größten negativen Effekt hat der Mangel des Tagträumens aber auf Fähigkeiten wie Kreativität, Intuition, Inspiration und Vorstellungskraft. Und auch solche Sachen wie Traumaverarbeitung, also dass Traumata schwerer aufgelöst werden können, oder die Gedächtnisleistung, Problemlösefähigkeit, Stressresistenz sind auch alles Aspekte, die abnehmen können. Also das sind zumindest so die Hauptaspekte, die ich dazu finden konnte. Und ich würde sagen, das sind auch bereits genug Aspekte, die es wert sind, sich mal etwas ausgiebiger mit diesem Thema zu beschäftigen. Und deshalb schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt an, warum das Tagträumen denn so wenig Beachtung findet, warum man so wenig darüber hört, dass das Leute aktiv praktizieren oder sich darüber austauschen würden oder generell Infos über den immensen Nutzen, den es scheinbar mit sich bringt. Oder anders gefragt, wie ist ein Mangel denn überhaupt möglich, wenn es sich doch um einen natürlichen Zustand handelt, der völlig automatisch auftritt? Und darauf gibt es eine sehr simple Antwort, denn er würde nur dann automatisch eintreten können, wenn wir natürlich leben würden, also wenn die Bedingungen dafür gegeben wären. Wir müssten also eigentlich gar nichts tun, um immer wieder tagsüber diese Tagträume zu erreichen, genauso wie wir abends auch einfach schlafen gehen und einschlafen und dann Tiefschlaf und Traumphase haben. Aber es gibt eben Dinge, die diesen Zustand, ähnlich wie die normale Traumphase in der Nacht, aktiv verhindern. Und ganz weit oben ist da einfach unser normaler, klassischer Alltag von den meisten Menschen. Denn da haben wir das Problem, dass wir nahezu permanent im analytischen, rationalen Bereich unterwegs sind. Ja, weil dieser Zustand eben auch für die meisten Aufgaben in unserer Gesellschaft oder den meisten Jobs zuständig ist. Also wir fokussieren uns auf eine Aufgabe, auf ein Problem, müssen schreiben oder reden, Gedanken sortieren. Und selbst wenn du aber einen sehr kreativen Beruf hast, kommst du nicht in diesen Zustand. Also beispielsweise du malst Bilder oder du bist Musiker, dann bist du zwar auch ein bisschen in einem anderen Zustand, also andere kreative Gehirnareale sind aktiver, aber dennoch richtest du ja den Fokus auf eine Aufgabe und tust etwas aktiv. Also das ist nicht das exakt gleiche wie Tag zu träumen. Und der Hauptgegenstand, der uns darüber hinaus davon abhält, den hast du vermutlich gerade in deiner Hand, ja, das Handy. Das Mobiltelefon. Und daran sieht man auch mal wieder, was die moderne Technologie eigentlich für ein zweischneidiges Schwert darstellt. Denn das Handy und das Internet bieten so viele Potenziale, so viel potenziellen Nutzen. Aber zum Beispiel bei diesem Thema kommt dann eben die negative Seite zum Vorschein. Und sobald du eben am Handy bist, egal ob WhatsApp, Instagram, TikTok, Podcast hören, E-Mails checken, bist du im normalen Wachbewusstsein, wenn du die Dinge aktiv tust. Also der klassische Beispielalltag, der Wecker klingelt morgens. Das heißt, selbst morgens ist diese Übergangszeit von Schlaf zu Wachbewusstsein für die wenigsten bewusst wahrnehmbar, weil wir aus dem Schlaf gerissen werden und irgendwo hin müssen, aufstehen zur Arbeit. Mittagspause ist man vielleicht am Handy oder man ist mit seinen Kollegen, was ja auch nichts Schlechtes ist, aber auch da unterhält man sich eben. Ja, danach weiterarbeiten, heimkommen, essen, Handy, Fernsehen, Ablenkungen, andere Hobbys. Und sei es auch hier etwas Positives, wie ins Fitnessstudio zu gehen oder mit seinem Partner intim zu werden, du bist trotzdem bei all diesen Dingen körperlich oder gedanklich aktiv. Also zusammengefasst, der Hauptgrund, der das Tagträumen verhindert, ist also schlicht unser normaler gesellschaftlicher Alltag, wo oft einfach keine Zeit dafür da ist. Ja, in Kombination mit zu wenig Zeit alleine und in Kombination mit der modernen Technik, besonders dem Mobiltelefon, das unsere Aufmerksamkeit oft lenkt. Also alleine das Handy für wenige Stunden auszuschalten, kann bereits einen enormen Einfluss haben. Der zweite Hauptgrund, der uns vom Tagträumen abhalten kann, sind Toxine verschiedenster Art. Das erste Toxin hängt direkt mit deinem Handy- oder Computernutzung zusammen, vor allem in Großraumbüros, und zwar Kunstlicht. Ja, das ist ein riesiges Thema, das ich jetzt nicht in der Folge so weit ausführen kann, weil ich habe dazu einen ganzen kostenlosen Blogartikel Licht ist Leben auf meiner Homepage. Lies dir den unbedingt durch, wenn du den noch nicht kennst. Da erkläre ich wirklich extrem ausführlich, wie Kunstlicht euer Leben negativ beeinflusst und wie du das Problem mit relativ wenig Aufwand umdrehen kannst. Ganz kurz zusammengefasst hat das meiste heutige Licht aufgrund seines unnatürlich hohen Blaulichtanteils und dem Problem des Flickerns bei den meisten LEDs einen negativen Einfluss auf unser Hormon- und Nervensystem. Und deshalb ist es in einer Kunstblaulichtumgebung mit Flickerlichtern nahezu unmöglich, überhaupt in den Zustand des Tagträumens zu gelangen, weil unser Nervensystem einfach ja einen zu hohen Grundstresspegel dadurch erfährt. Und das Thema Kunstlicht ist dabei nur ein Toxin, das unsere Bewusstseinszustände negativ beeinflusst. Also breiter formuliert ist es anzunehmen, dass alles, was in unserer Welt stark vom Ursprung abgekommen ist, also Medikamente, toxische Nahrungsbestandteile, die das Hormonsystem durcheinander bringen, ebenfalls einen Effekt haben. Beispielsweise, Paradebeispiel, die Pille. Ja, ein Medikament, das den Zyklus einer Frau komplett lahmlegen kann, das die sexuellen Präferenzen von Frauen beeinflusst, dass sie Männer mit weniger Testosteron attraktiver finden und ja, das Hormone enthält, die ab einer gewissen Konzentration, gibt es ja mittlerweile Untersuchungen dazu, eine Geschlechtsumkehr bei verschiedenen Amphibien verursachen. Ist da vielleicht anzunehmen, dass solche Dinge auch einen Einfluss auf Bewusstseinszustände haben könnten? Ich formuliere es jetzt mal ja, in einer Theorieform. Das heißt, je mehr Schadstoffe, je ungesünder die generelle Lebensweise, desto schwieriger ist es eben, in so einen Zustand zu kommen. Genauso wie es ja auch die anderen Zustände, also die Wachheit im Wachzustand und die Schlaftiefe und Traumerinnerung im Schlafzustand negativ beeinflusst. Also, wir haben einmal den gesellschaftlichen Alltag als Saboteur identifiziert und als zweiten Punkt alles, was in die Richtung Toxinbelastung geht. Einflüsse und Substanzen, die unser Nerven- und Hormonsystem aus der Balance werfen. Darüber hinaus ist es so, dass auch jemand mit einem normalen Job eigentlich ja jeder die Zeit hätte, zweimal am Tag für 3 Minuten sich ein bisschen hinzusetzen und vor sich hinzuträumen. Aber dass der Nutzen davon den meisten völlig unbekannt ist und es deshalb ja meistens, glaube ich, für die allermeisten Menschen als Zeitverschwendung angesehen wird. Also es geht jetzt als dritten und letzten Punkt in diesem Kapitel noch um die gesellschaftliche Bewertung des Wachtraumzustandes. Wenn wir die Funktion unseres Gehirns betrachten, dann haben wir ja einmal die Fähigkeit zum logisch-rationalen Denken und Handeln und einmal die eher kreative, visionären Anteile. Auch wenn man das jetzt nicht so klar trennen kann, wie es meistens dargestellt wird im Sinne von linke und rechte Gehirnhälfte. Aber wir haben verschiedene Hirnareale, die je nach Zweck unterschiedlich aktiv sind. Und wenn wir das jetzt für die Einfachheit mal so aufteilen in logisch-rational und kreativ-visionär, dann ist es ja so, dass das Erstere, also der rationale Teil, in unserem System eher belohnt wird und Letzteres wird oft als weniger wichtig angesehen, ist dann eher so der Hobbybereich oder es wird sogar aktiv abgewertet oder mit großem Misstrauen begegnet. Ja, das kommt dann alles am besten noch den Stempel Esoterik und Schwurbelei aufgesetzt. Erinnern wir uns dazu am besten mal an die Schulzeit zurück. Ja, ich kann ein Lied davon singen, dass da keine Zeit für Tagträume sind. Also wenn du da mal 5 Minuten abgedriftet bist, dann schreit dich gleich der Lehrer an. Benjamin, hier spielt die Musik, konzentrier dich auf den Unterricht. Und du wirst also völlig aus diesem normalen und heilsamen Zustand gewaltvoll rausgerissen. Das muss man sich wirklich vorstellen, wie unglaublich das eigentlich ist, wie ungesund das für die mentale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sein muss, wenn man sich da ein bisschen mit den Funktionen des Nervensystems auseinandersetzt. Und ich selbst hatte ständig Tagträume im Unterricht, bin abgedriftet und habe mich in verschiedene Visionen geträumt und nicht, weil ich mich generell nicht konzentrieren könnte, sondern im Gegenteil, weil mich die Schule einfach maßlos unterfordert hat und diese kreative Seite nicht ansatzweise abdecken konnte. Und in der Mainstream-Wissenschaft, da werden diese völlig normalen, schon immer dagewesenen Bewusstseinszustände aber oft sehr negativ interpretiert. Ja, es gibt zum Beispiel das Phänomen der Schlafparalyse. Das heißt, das ist im Endeffekt eine Art des Wachtraumes, bevor man einschläft. Das geschieht, wenn der Körper sozusagen gerade runterfährt, aber das Bewusstsein noch wach bleibt. Und das ist ein Zustand, der in allen okkulten Schriften immer wieder beschrieben wird und den man auch bewusst herbeiführen kann, um zum Beispiel direkt aus dem Wachbewusstsein in einen luziden Traum zu gelangen. Und in diesem Zustand verändert sich das normale Wachbewusstsein und es können verschiedene Phänomene auftreten. Ich zitiere an der Stelle mal eine Internetseite dazu, schlaf.de in diesem Fall. Da geht es eben genau um dieses Thema. Hypnagoge Halluzinationen, die manchmal auch als Wachträume bezeichnet werden, sind eine Art von Halluzinationen, die beim Einschlafen auftreten. Im Allgemeinen geht es bei Halluzinationen darum, etwas zu sehen, zu hören, zu fühlen oder zu riechen, was eigentlich nicht vorhanden ist. Bei hypnagogischen Halluzinationen sieht man vor allem Dinge, die nicht da sind. Also der Begriff Halluzination ist sehr negativ besetzt, im Sinne von, du hast auf jeden Fall eine Wahrnehmungsstörung. Und ich stelle mir dann einfach die Frage, woher weiß das denn der schlaue Wissenschaftler, dass alles, was man dort erlebt, wirklich nicht da ist, wenn tausende Menschen die gleichen Phänomene erleben oder die gleichen Dinge in verschiedenen Bewusstseinszuständen sehen, nur weil man es vielleicht nicht mit einem medizinischen Messgerät direkt überprüfen kann. Und das ist wieder diese ganz enge Scheuklappensichtweise, die unserem Potenzial als Mensch, und das ist ja wie gesagt das große Kernthema meines Podcasts, nicht ansatzweise gerecht werden kann. Und nochmal kurz zurück zu dieser Schlafparalyse. Das kann definitiv auch beängstigend sein, wenn man nicht damit umzugehen weiß und das nicht einordnen kann, was man da jetzt genau gesehen hat, würde ich das jetzt auch keinem zum Start empfehlen, das bewusst zu trainieren. Sondern es geht jetzt nur an dieser Stelle darum, dass wenn man mal in einen gewissen Zustand kommt, wo etwas anders ist, als man das gewohnt ist, sich bewusst zu machen, dass unser Nervensystem dafür ausgelegt ist, solche Sachen wahrnehmen zu können. Die Schlafparalyse ist da jetzt nur ein Beispiel, aber auch im Traum, beim Meditieren, bei der Einnahme von bewusstseinserweiternden Substanzen, wenn du plötzlich gewisse Dinge wahrnehmen kannst, zum Beispiel Auren sehen kannst, sich deine Wahrnehmung generell erweitert, wenn du die Natur betrachtest, wenn irgendwas davon passieren sollte auf deinem Weg, dann bist du deshalb nicht geistig behindert. Im Gegenteil bist du dann wieder in Kontakt mit vollkommen normalen Zuständen, die die meisten Menschen in der Gesellschaft einfach mittlerweile nicht mehr fühlen können. Aber genug aufgeregt, kommen wir jetzt zum wichtigsten Teil dieser Folge. Und zwar, wie sieht das Thema Tagträumen, Wachträumen jetzt genau in der Praxis aus? Was kann man alles tun, um wieder mehr Tagträume zu erleben? Auf einer reinen Gehirnebene ist das, was beim Tagträumen ja primär passiert, dass der jüngst entwickelte Teil unseres Gehirns, also der Neokortex, der für das komplexe und bewusste Sprechen und für das analytische Denken zuständig ist, dass der zeitweise etwas in den Hintergrund rückt und dafür unser älterer Hirnstamm, auch Reptiliengehirn genannt, das eher für Instinkte und Reflexe verantwortlich ist, also das heißt für Programme, die automatisiert im Hintergrund ablaufen, dass dieser Teil wieder mehr in den Vordergrund gerät. Wir gehen also, könnte man sagen, vom bewussten Denken und Analysieren der Umgebung hin zum instinktiven, neutralen Wahrnehmen von äußeren Reizen. Wie kommt man jetzt genau in diesen State? Das ist das Gute an der ganzen Sache. Es ist unfassbar simpel, weil es eigentlich ein automatisiertes Programm ist, das in einer 24-Stunden-Periode immer mal wieder automatisch eintritt. Und alles, was wir tun müssen, ist, die zuvor genannten Störfaktoren zu beseitigen und die Grundbedingungen zu schaffen, damit das Nervensystem in diesen Bewusstseinszustand kommt. Und der Rest geschieht von ganz alleine. Das heißt, du liegst, sitzt, stehst irgendwo. Das ist relativ egal. Ich persönlich habe für mich herausgefunden, dass es mir im Sitzen, in der sitzenden Position am leichtesten fällt, nicht abzudriften. Und es ist ebenfalls egal, ob du dich in deiner Wohnung befindest, ob du draußen im Park bist, auf einer Bank im Wald chillst. Völlig egal. Es ist ebenfalls egal, ob viele Geräusche um dich herum sind oder wenige. Das einzig Wichtige ist eigentlich, dass du nichts Aktives machst. Dass du nicht am Handy bist, dass du optimalerweise dich in einer natürlichen Lichtumgebung befindest und deine Augen einfach geöffnet sind. Und dann nimmst du einfach wahr. Und es ist so simpel, dass es für manche trotzdem erst einmal kompliziert wirkt, gerade weil wir es nicht gewohnt sind, einfach mal nicht aktiv zu denken. Um das vielleicht noch ein bisschen greifbarer daher zu machen, in dem Vortrag sagt der Forscher, don't look, just see. Don't listen, just hear. Also im Deutschen am ehesten übersetzbar mit anschauen versus sehen, anhören versus hören. Anschauen und zuhören, das sind ja bewusste Aktionen mit einer Intention. Ich höre Musik und achte dabei auf den Text. Ich achte auf die verschiedenen Instrumente, auf den Rhythmus etc. Und hören heißt, es läuft einfach irgendeine Musik im Hintergrund und du lässt dich davon eher berieseln, könnte man sagen. Und analog dazu bedeutet anschauen, du betrachtest etwas fokussiert, beobachtest die verschiedenen Gegebenheiten, die verschiedenen Farben, Formen, die etwas hat und denkst darüber nach. Und sehen heißt, du sitzt einfach nur zum Beispiel auf einer Bank und guckst durch die Gegend und siehst natürlich trotzdem alle möglichen Dinge. Aber du nimmst sie einfach wahr, ohne Zweck, ohne Interpretation, ohne Gedanken. Ah, da ist eine Katze und die ist schwarz und die springt gerade den Baum hoch und warum tut sie das? Und schwarze Katzen bringen Unglück, habe ich mal gehört. Ach, meine Tante hat zum Glück eine weiße Katze, bla bla bla. Der ganze Bullshit, der normalerweise kommt. Sondern du setzt dich hin, tust nichts Aktives und nimmst passiv deine Umgebung und Gedanken, die natürlich trotzdem kommen können, wahr. That's it. Mach's dir nicht schwerer, als es ist. Und woran erkennst du letztendlich, dass du in diesem Zustand wirklich drin bist? Das ist relativ einfach, denn der Wachtraum ist durch einen eine sehr spezielle Körperwahrnehmung gekennzeichnet, und zwar durch eine tiefe, bewusste Entspannung. Ja, eine bewusste Entspannung. Das ist der primäre Unterschied zu den meisten Hypnosearten oder anderen Trance-Techniken, bei denen man ja auch teilweise wie so ein bisschen eingesaugt wird und dadurch auch das Bewusstsein etwas schwindet. Aber beim Tagträumen ist man bewusst und wach, aber gleichzeitig tiefenentspannt. Und das ist eben kein Widerspruch. Ja, das ist kein Widerspruch. Wir sind so darauf konditioniert, dass das zwei gegensätzliche Zustände wären. Entweder wir sind aktiv und fokussiert oder wir sind entspannt und müde. Aber du kannst tatsächlich entspannt wach sein. Also das alleine zu realisieren, dass das eine normale Fähigkeit ist, kann schon mal dabei helfen, das zu erreichen. Und wenn du anfangs mal schnell abdriftest, müde wirst, dein rationaler Kopf nicht direkt ausschalten kann und du über deine ganzen Gedanken nachdenken musst, dann ist das nicht schlimm. Ja, vielleicht bist du in dem Moment ja auch wirklich einfach müde und dein Körper braucht eher den so einen leichten Trance-Schlafzustand, dann gönn dir das natürlich. Es geht nur darum, dass du das Prinzip verstehst und dass der spezielle Nutzen dieses Bewusstseinszustandes eben dann eintritt, wenn du wach entspannt bist und nicht, wenn du schläfst. Das hat einfach einen anderen Nutzen. Dann driftest du ja in den Schlaftraum ab. Also ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich erklären können. Und wenn du dich aber immer noch fragst, ja, wie mache ich das jetzt genau, dann denkst du wirklich einfach zu viel. Denn diese tiefe, bewusste Entspannung musst du nicht aktiv herbeiführen, sondern sie ist wirklich eine Folge dessen, dass du einfach ohne Handy, ohne Kunstlicht, einfach nur irgendwo sitzt, wahrnimmst und den Rest erledigt von ganz alleine dein Körper. Was kann dann passieren? Es kann sein, dass du nach einigen Minuten körperlich anfängst, es zu merken, dadurch, dass zum Beispiel deine Muskulatur anfängt, leicht zu zucken, zu vibrieren, schlaffer zu werden. Und das ist sehr gut, wenn das geschieht. Ja, das ist sehr, sehr gut. Und nach einer etwas längeren Zeit, kann man jetzt keine genaue Minutenangabe geben, bei dem einen ist es vielleicht schon nach 3 Minuten, bei dem anderen nach 15 Minuten, ist es auch möglich, dass dein, ich sag mal, Ego ein bisschen zu schmelzen beginnt. Und das meine ich nicht in diesem pseudospirituellen Sinne von das böse Ego, das du für immer auflösen musst, auf keinen Fall, sondern einfach diese selbst aufgesetzten Identifikationen, was man ist und was man nicht ist. Ja? Das beginnt sich so ein bisschen aufzulösen während des Tagträumens und du bist halt einfach nur in diesem instinktiven Wahrnehmen drin. Also das heißt, das Ziel davon ist eben nicht, das Ego-Empfinden generell aufzulösen und weghaben zu wollen, sondern nur, dass zeitweise der Fokus davon etwas weggeht. Und was dann passiert, ist großartig, denn dann können von ganz alleine die verschiedensten Inspirationen und Visionen kommen. Du kannst super viele spannende Gedankenimpulse bekommen, Vorstellungen deiner Zukunft, gewisse Probleme, die du hast, die irgendwie in einer anderen Form vor deinem geistigen Auge erscheinen und du dann einfach so eine Art von, ja, einfach spürst, was du in diesem Moment tun solltest oder sich die Sachen wie von selbst auflösen. Und dieser ganze Prozess spiegelt im Endeffekt auch ein alchemistisches Grundprinzip wider. Der ein oder andere hat es vielleicht schon unter meinen Blogbeiträgen gelesen. Solve et coagula, löse und verbinde, heißt es auf Deutsch. Und das kann eben oft passieren. Ja, man löst sich so ein bisschen auf, alles verschwimmt etwas, auch wenn man die Augen geöffnet hat. Und danach setzt sich aber alles wieder zusammen und man ist sich deutlich klarer darüber, wer man eigentlich ist, was man will, was man für Träume und Ziele hat. Das also erstmal soweit zur grundlegenden Anleitung. Und dann kommen wir jetzt zum Kapitel Hilfsmittel, also bestimmte Dinge, die man tun kann oder Nährstoffe, die man konsumieren kann als Unterstützung, um leichter in den Tagtraum reinzukommen. Und das sind im Endeffekt all jene Sachen, die uns in einen Zustand bringen, in dem die Alpha-Wellen im Gehirn dominieren. Weil das ist genau dieser Bereich, wo wir eben entspannt, aber gleichzeitig geistig klar sind. Ich habe da jetzt einfach mal 5 Supplements oder Lebensmittel notiert, bei denen ich persönlich schon die eigene Erfahrung hatte, dass sie diesen Zustand unterstützen. Und die gehen wir jetzt mal kurz nacheinander durch. Das erste ist hochwertiger Matcha. Da ist bekannt, dass es eben diese Alpha-Wellen im Gehirn stimuliert, weil wir auf der einen Seite Koffein haben, aber gleichzeitig bei einem guten Matcha auch einen relativ hohen Anteil an L-Theanin, eine Aminosäure, die dem Koffein so ein bisschen entgegenwirkt und das Nervensystem ausgleicht. Vorausgesetzt ist natürlich bei Matcha, dass man jetzt nicht zu koffeinempfindlich ist, weil dann wird es schwer, in den Zustand reinzukommen, wenn man sich nervös fühlt. Aber wenn man gut auf Matcha reagiert, dann bringt einen das eigentlich sehr leicht in diesen Zustand. In meiner Alchemistenküche auf Telegram findest du übrigens auch ein Rezept dazu und ich empfehle dir natürlich auf jeden Fall den Matcha von Lebenskraft pur, weil du wirst definitiv keine bessere Qualität in Deutschland finden, gerade was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Das zweite Produkt ist der Adaptogen-Komplex von Lebenskraft pur. Das ist eine Mischung aus 7 Adaptogenen, also ausgleichenden Pilz- und Pflanzenextrakten, die das Nervensystem regulieren und dich ebenfalls bei der richtigen Dosis in diesen wach entspannten Zustand befördern. Vor allem der Pilz Löwenmähne, der da auch hochdosiert enthalten ist, hat nachgewiesenermaßen positive Effekte auf das Gehirn, auf die Neubildung von Nervenzellen. Die Menge ist da ein bisschen individuell, also wie viel man von dem Produkt nehmen sollte. Aber ich würde mal sagen, so alles zwischen 2 und 6, 7 Kapseln, am besten in der Natur. Das dritte Produkt hatte ich eigentlich gar nicht so auf dem Schirm. Das habe ich reingepackt aufgrund von sehr häufigen Kundenfeedback diesbezüglich. Und zwar die Urkraftessenz. Das ist im Endeffekt ein hochkonzentriertes Mineralienpulver aus 2 Zutaten. Und zwar einmal Phytoplankton und Aferalgen, die in dieser Kombination ebenfalls eine gute Balance in das Nervensystem bringen. Das vierte Produkt ist dann eher schon so ein bisschen ein okkulter Geheimtipp, auch wenn mittlerweile immer mehr Menschen davon erfahren, und zwar kolloidales Gold. Ja, Gold in kolloidaler Form kann man tatsächlich als Nährstoff einnehmen. Es entspannt die Muskulatur, fördert gleichzeitig die Kreativität und synchronisiert auch die Gehirnhälften. Also eigentlich die perfekte Grundvoraussetzung zum Tagträumen. Und ich nehme da ungefähr 10 bis 20 Milliliter von dem Produkt, was ich hier verwende. Und das fünfte, auch so ein kleiner Geheimtrick, und zwar Melatonin. Ja, am Abend, am besten nicht eben direkt vor dem Schlafen, sondern ein paar Stunden früher sogar schon ein paar Milligramm Melatonin nehmen. Optimalerweise hat man dann auch nur noch Rotlicht in seiner Wohnung an oder die Blueblocker-Brille auf, damit eben das Melatonin nicht direkt wieder durch Blaulicht zerstört wird. Und wenn man dann eben nicht sofort schlafen geht, sondern eine Weile wach bleibt, dann kommt man relativ leicht in so einen intensiven Zustand des Träumens, während man wach ist. Also ich sag mal, so intensiv habe ich diesen Wachtraumzustand ohne Substanzen auch noch nie erlebt, wie das jetzt mit einer höheren Dosis Melatonin der Fall ist. Würde ich jetzt auch nicht täglich verwenden, muss man natürlich auch schauen, wie man darauf reagiert, aber ich persönlich habe damit sehr interessante Erfahrungen gesammelt. Das sind jetzt die Produkte, die ich verwende und wie gesagt damit sehr positive Erfahrungen habe, aber im Endeffekt funktioniert alles, was eben diesen Zustand von körperlicher Entspannung bei gleichzeitig geistig erhöhter Wachheit fördert. Also alles, was für euch persönlich individuell diesen Effekt hat, könnt ihr ausprobieren und dabei nutzen. Die Produkte, die ich persönlich empfehle, habe ich dir jetzt auch hier unten in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung mit ein paar ergänzenden Informationen verlinkt. Kleiner Exkurs noch an dieser Stelle zum Thema Psychedelika. Ja, die Studien, die es dazu den therapeutischen Effekten gibt bei Psychedelics, die basieren eben wahrscheinlich zu einem gewissen Teil auch darauf, dass diese Substanzen uns oft in einen sehr langen Tagtraumzustand bringen und das teilweise sogar über mehrere Stunden hinweg. Weil das, was Psychedelics wie Magic Mushrooms oder LSD ja primär auf einer biochemischen Ebene machen, ist, dass sie die Wahrnehmungsfilter, die normalerweise immer aktiv sind, auflösen zeitweise oder zumindest stark abschwächen. Und wir dadurch viel mehr Reize von außen aufnehmen, ja, weshalb dieser Zustand auch keine 5 Tage am Stück aushaltbar wäre. Aber in diesem Zustand sind wir eben nicht so sehr in diesem überanalytischen Denken gefangen, sondern andere Gehirnbereiche sind aktiver und wir sind eher im neutralen Wahrnehmungs- und diesem kindlichen Beobachtungszustand. Und diese ganzen psychedelischen Substanzen funktionieren übrigens auch nur so, wie sie funktionieren, weil unser Nervensystem für solche Zustände generell ausgelegt ist. Ich kann euch da auf jeden Fall die ganzen Vorträge von Christian Rätsch auf YouTube dazu ans Herz legen. Und jede alte Tradition, jedes alte Volk kennt diese Zustände, egal ob Indianer, Buddhisten, Taoisten und ja auch das alte Christentum oder der alte Islam. In allen alten Schriften werden diese Zustände beschrieben und einfach nur anders bezeichnet oder anders interpretiert und sind über die Zeit hinweg ein bisschen verloren gegangen. Dann gibt es in diesem ganzen Kontext natürlich auch die Streitfrage, die immer wieder kommt, braucht man denn Supplements? Ja, braucht man irgendwelche oder größer gesagt, braucht man irgendwelche externen Dinge von außen, um sein Bewusstsein zu steigern? Und das ist aus meiner Sicht primär Definitionssache, weil es hängt davon ab, wie man es betrachtet und wie man Brauchen definiert. Unser Körper ist, wie gesagt, für diese Zustände natürlich ausgelegt, auch ohne spezielle Hilfsmittel. Auf der anderen Seite werden wir aber auch seit Jahren überflutet mit Reizen und Toxinen, die es früher nicht gab und die uns diese Fähigkeiten ein Stück weit nehmen. Und gute Nährstoffe können hier einfach ein wunderbares Tool sein, um wieder diese natürliche Fähigkeit wiederzuerlangen. Da schreien dann viele Menschen auch immer sofort, das braucht man alles nicht. Ja, wenn ich einfach in die Welt schaue, wenn ich mir so die Menschheit als Kollektiv ansehe, dann denke ich mir irgendwie schon, irgendwie braucht man es ja scheinbar doch, weil sonst würden wir nicht alle so abgekapselt von unserer Intuition, unseren Fähigkeiten und unserem höheren Selbst leben. Und all diese Substanzen, auch wenn man sie in Pillen- oder Tropfenform konsumiert, sind ja letztendlich trotzdem keine Medikamente, sondern aus der Natur stammende Pflanzen oder Moleküle, mit denen wir auch in Kontakt kommen würden, wenn wir wie die Urvölker im Dschungel leben würden. Und deshalb bin ich persönlich da sehr positiv eingestellt und sehe da nichts Verwerfliches daran, das zur Unterstützung zu nutzen. Aber du darfst natürlich einfach machen, was sich für dich gut anfühlt. Also sieh das einfach als Inspiration, probier das Tagträumen gerne auch ein paar Mal aus ohne Hilfsmittel und dann, falls du offen dafür bist, probier es doch zum Beispiel mal in Kombination mit einem Matcha, mit dem Adaptogenkomplex oder kolloidalem Gold und schau einfach neutral, ob das für dich einen Unterschied macht. Und meine Erfahrung ist eben, dass diese Nährstoffe enorm helfen können, um das wieder zu erlernen und man dann nach einiger Zeit ein besser reguliertes Nervensystem hat, um dann eben auch ohne Substanzen in diesen Zustand zu kommen. Aber ja, diese Substanzen uns einfach eine Art Hilfsmittel geben, um die alten Fähigkeiten, die vergessenen Fähigkeiten wieder zu erlangen. Neben Supplements, gewissen Nährstoffen und Lebensmitteln gibt es aber auch noch weitere Dinge, die man als Unterstützung sich zur Hilfe nehmen kann. Das erste ist Dunkelheit. Also, du befindest dich in einem dunklen Raum, aber mit geöffneten Augen und versuchst, wach zu bleiben. Und das ist eine Sache, die wirklich super funktioniert und unglaublich die Kreativität und geistige Vorstellungskraft fördert. Also entweder einfach mal tagsüber in einen dunklen Raum gehen oder abends vorm Schlafen. Also nicht wie sonst direkt ins Bett legen, Augen zu, sondern eben ins Bett setzen, Augen offen halten und dann irgendwann zum Schlaf übergehen. Und ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht und dann erstaunlicherweise immer sehr gut geschlafen, weil eben diese kurze, bewusste Wachphase hilft, um nochmal den Tag zu verarbeiten und danach dann besser das Nervensystem runterfahren zu lassen. Das zweite Hilfsmittel ist Feuer. Also entweder ein schönes Lagerfeuer machen und reinschauen oder einfach auch nur das kleine Lagerfeuer, nämlich Kerzenlicht. Ja, Feuer bringt uns sehr leicht in diesen vierten Zustand. Das soll wohl daran liegen, dass Feuer eine Flickerrate hat von 8 bis 12, was eben genau diesem Alpha-Wellen-Gehirnzustand entspricht. Und auf der anderen Seite, Thema Blaulicht, Kunstlicht, ne, entspricht Feuer eben genau diesem, ja, dem Spektrum des Lichtes, was es eben auch bei Sonnenauf- oder Untergang die Sonne hat. Und was eben auch alleine dadurch durch das Farbspektrum das Nervensystem sehr gut ausbalanciert. Ein weiteres Beispiel wäre die Aktivität Angeln. Ja, ein guter Freund von mir, der regelmäßig angeln geht, dem habe ich von diesem Podcast-Thema erzählt und meine Erfahrungen auch mit dem Thema mit Lagerfeuer. Und seine erste Antwort war, dass er das Gleiche, nahezu Gleiche beim Angeln auch erlebt. Und es da scheinbar wohl auch verschiedene Untersuchungen dazu gibt, die aufzeigen, wie Angeln das Nervensystem reguliert. Und das ergibt total Sinn, weil was tut man denn beim Angeln? Ja, solange nichts anbeißt, sitzt man einfach nur die meiste Zeit über in der Natur da und nimmt die Reize um einen herum passiv wahr. Also das heißt, alle vergleichbaren Hobbys oder Tätigkeiten, in denen ihr wenig aktiv macht und primär in diesem passiven Wahrnehmungszustand gelangt, die fördern ganz stark das Tagträumen. Und das kann für jeden von euch eine völlig andere Sache sein. So, und dann sind wir jetzt auch schon beim Schlussteil dieser Folge angelangt, in dem ich euch abschließend noch ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen mit dem Thema Tagträumen erzählen möchte, was das in meinem Leben für einen Einfluss hatte. Ich hatte zwei spannende Erfahrungen in der jüngsten Vergangenheit sogar. Eine ist einige Wochen geschehen, bevor ich dieses Biohacking-Video angeschaut habe, und die andere ist kurz danach geschehen. Das erste Ergebnis war im Italienurlaub diesen Sommer. Ich hatte mich auf so einen geleiteten Reisetrip an den Comer See angemeldet und mein Handy hatte sowieso schon keine Internetverbindung mehr, weil mein ganzes Datenvolumen verbraucht war. Und dementsprechend war mein Smartphone ohnehin schon den ganzen Tag über aus. Und dann am letzten Spot dieser Reise, als ich schon 10 Stunden am Stück sowieso komplett in diesem Wahrnehmungszustand der verschiedenen Umgebung war, habe ich mich auf eine Bank gesetzt, weil ich ein bisschen müde war, mit Seeblick. Und mein Körper ist so schnell in einen so tiefen, meditativen Zustand gegangen, wie, glaube ich, wirklich schon einige Jahre nicht mehr. Und rückblickend würde ich sagen, hatte ich einfach einen sehr intensiven Tagtraum. Ich saß da, hatte mein Handy aus, schon über längere Zeit, den Blick in der Ferne, Augen offen und einfach nur alles Mögliche aus der Umgebung passiv wahrgenommen und ja, diese Reize und meine eigenen Gedanken an mir vorbeiziehen lassen. Das war ein komplett natürlicher Prozess, der einfach so eingetreten ist. Und meine Muskulatur hat plötzlich auf einer so tiefen Ebene angefangen zu zucken und zu vibrieren. Und wie gesagt, das ist gut. Euer Körper entlädt sich in diesem Zustand von angestauter, überschüssiger Energie. Also wenn euer Körper dabei zittert oder zuckt, dann freut euch darüber und lasst es einfach geschehen. Und jedenfalls war das ein zutiefst heilsamer Zustand und ich habe mich auch nach diesem Tag wirklich gefühlt wie ein neuer Mensch. Und da hatte ich auch tatsächlich keine Supplements oder sonstigen Dinge genommen. Es war einfach nur ein sehr langer, schöner, sonniger Tag, in dem ich in dieser generellen Energie war und weil ich wahrscheinlich die Wochen davor auch überdurchschnittlich viel Zeit am Handy verbracht und gearbeitet hatte. Dementsprechend hatte mein Körper wohl ein riesiges Bedürfnis danach, das Ganze wieder auszugleichen und hat es sich dann einfach genommen. Der zweite Moment war erst vor kurzem, da hatte ich einen Zahnarzttermin für einen Bleaching und die Assistentin sagt zu mir, so, jetzt wird's sehr langweilig für dich leider, jetzt musst du einfach 3x15 Minuten warten. Und das war 2 Tage, nachdem ich dieses Video angeschaut hatte, diesen Vortrag, und ich dachte mir nur, geil, jetzt tagträume ich ein bisschen. Und ich bin echt sehr gut in diesen regenerativen Zustand gekommen, während ich auf einem Zahnarztstuhl saß mit UV-Licht in der Fresse, ja, und irgendwelchen Wattebällchen in meinem Mund. Praktischerweise bekommt man da auch eine Blue-Blocker-Brille auf, was wahrscheinlich den Zustand nochmal positiv beeinflusst hat. Aber das ist jetzt auch einfach so ein Alltagsbeispiel, wie man in Alltagssituationen die in Anführungszeichen unnötige Zeit positiv nutzen kann. Und diese Erfahrung hat mir dadurch eben auch gezeigt, wie nützlich dieses gesundheitliche Wissen in diesem Themenbereich für mich war. Denn ich persönlich habe mir oft schwer damit getan und vielleicht kann das der ein oder andere sich damit gut identifizieren, schwer damit getan, einfach mal nichts zu tun. Das war für mich irgendwie immer Zeitverschwendung. Und umgekehrt hatte ich aber auch eher selten Lust auf irgendwelche verschiedenen Meditationen, wo man aktiv sehr viel tun muss, um als Ziel in Zustand XY zu gelangen. Also man auch im Endeffekt wieder ein Ziel hat, worauf man arbeiten muss. Und das ist für mich dann keine wirkliche Entspannung, wenn ich den ganzen Tag über schon aktiv bin und an Zielen und Visionen arbeite. Und das Tagträumen verbindet das aber in gewisser Weise so ein bisschen, weil man eben den Vorteil hat, nichts machen zu müssen und trotzdem dabei viel zu bewirken. Das zu realisieren hat mir sehr geholfen, das auch gerne zu machen und mich richtig darauf zu freuen, nach einer gewissen Arbeitsphase in der Pause in der Natur zu sitzen und einfach ein bisschen vor mich hinzuträumen und es eben nicht als Zeitverschwendung zu betrachten. Weil erstens lebt man ja in dieser Zeit und fühlt besonders intensiv, ja, weil das rationale Denken heruntergeschraubt ist. Und warum sollte das Zeitverschwendung sein? Also das ist der Inbegriff des Lebens, des Lebendigseins, intensiv zu fühlen und sich intensiv wahrzunehmen mit all seinen Sinnen und eben nicht nur mental das Leben zu analysieren und zu überdenken. Und zweitens, weil eben nicht nichts passiert, sondern im Gegenteil, weil sehr viel im Nervensystem geschieht, ist es eben auch keine Zeitverschwendung. Und es hat einen riesigen Übertrag auf die Zeit danach, beziehungsweise andere Lebensbereiche. Ja, deine Batterien werden wieder aufgeladen und du kannst anschließend wieder klarer denken und fühlst dich auch ein Stück weit geerdeter. Man könnte jetzt vielleicht kritisch anmerken, dass das schlechte Gewissen, das man beim Nichtstun empfindet, sehr oft kindheits- und gesellschaftsbedingt ist. Also aus traumatischen Strukturen entstanden ist, aus dem Entwicklungstrauma. Und ja, wenn man halt gelernt hat, dass der eigene Wert ausschließlich mit erbrachter Leistung verknüpft wurde. Und eigentlich sollte man auch mal 15 Minuten wirklich nichts tun dürfen oder nichts tun können, selbst wenn es absolut keinen Nutzen hätte. Aber mir hilft dieses Wissen einfach ungemein, um, ich sag mal, das System mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, weil man agiert zwar vielleicht noch teilweise aus dem konditionierten Bewusstsein von, ich muss etwas tun, aber trotzdem tue ich ja dann letztendlich nichts, außer einfach wahrzunehmen, und mein Nervensystem reguliert sich dadurch, wodurch auf lange Sicht sich auch andere alte Strukturen, emotionale Konditionierung wieder leichter auflösen lassen. Und ja, zusammengefasst kann ich zum Nutzen des häufigeren Tagträumens im Endeffekt das bestätigen, ja, was wir oben aufgezählt hatten bei den Mangelsymptomen, wenn wir über lange Zeit nicht mehr tagträumen, dass das im Endeffekt einfach umgedreht bzw. verbessert wird. Das heißt, die Kreativität und die Inspiration, die steigt ein bisschen an, die allgemeine Stressresistenz nimmt zu. Gerade mittags in der Arbeitspause hat das für mich persönlich einen deutlich größeren Effekt, als wenn ich jetzt so einen Powernap mache. Und ich fühle mich, wenn ich das regelmäßig jeden Tag immer ein paar Mal für ein paar Minuten mache, gefühlt einfach nochmal etwas geerdeter, was ich persönlich mir damit erkläre, dass man in diesem Zustand eben sehr mit seinen animalischen Urinstinkten verbunden ist. Und aber gleichzeitig, und das ist eben das Schöne, was wieder zeigt, es ist kein Entweder-Oder, gleichzeitig habe ich das Gefühl, wenn ich dann wieder in den rationalen Denkapparat gehe, dass mein Gehirn deutlich besser funktioniert und fokussierter arbeiten kann. Also ich habe zum Beispiel auch von allen drei Podcast-Folgen, die ich jetzt aufgenommen habe, ging mir diese hier am einfachsten über die Lippen, also wo ich am wenigsten Aufnahmen neu machen musste, weil ich mich irgendwie gedanklich verwirrt habe. Und es klingt irgendwie fast zu schön, solche Effekte von einer so kleinen, einfachen Handlung zu haben. Aber das ist eben genau das, was ich anfangs erklärt habe. Es ist wie ein essentieller Nährstoff für das Nervensystem zu betrachten. Und das Nervensystem benötigt zur Selbstregulation, darum geht es ja, um Selbstregulation, alle diese vier Bewusstseinszustände. Und die haben alle vier einen unterschiedlichen Nutzen. Auch der normale Wachzustand mit Fokus auf rationalem Denken hat einen enormen Nutzen. Also man muss jetzt hier nicht wieder in das andere Extrem fallen von, ich lebe jetzt nur noch im vierten Bewusstseinszustand und versuche nach dieser Folge jeden Tag 5 Stunden zu tagträumen. Aber weil die meisten von uns eben in diesem Bereich den größten Mangel haben und eine Kette immer nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied, wenn die einzelnen Dinge zusammengehören, haben wir hier dementsprechend die größte Hebelwirkung. Und gerade in der Biohacking-Szene merkt man, da ist so ein gewisser Fokus darauf, dass alles auf das Thema Tiefschlaf optimieren fokussiert ist. Ja, mit 100 verschiedenen Dingen, die man tun kann, um seinen Tiefschlaf zu tracken und zu erhöhen. Aber wenn in dem Wachtraumzustand dein größter Mangel besteht, oder auch meinetwegen im Schlaftraumzustand, dann wird dir dementsprechend 10 Minuten täglich länger in diesem Zustand zu verharren, gesundheitlich mehr bringen als 1 Stunde mehr Tiefschlaf pro Nacht. Also immer der größte Mangel hat die größte Hebelwirkung. Und viele Sachen, die mich in diesen Zustand bringen, die habe ich ja sowieso schon gemacht, wie zum Beispiel, ich trinke ab und an mal einen Matcha oder ich nehme verschiedene Nährstoffextrakte wie Adaptogen oder kolloidales Gold oder man sitzt abends mal vor einem Lagerfeuer. Aber meistens habe ich dann eben durchgängig das mit einer aktiven Tätigkeit kombiniert. Ja, man schaut sich vielleicht dazu noch eine Doku an, man hört einen Podcast, man hört Musik aktiv. Und jetzt tue ich das Gleiche wie zuvor auch. Ja, ich trinke zum Beispiel mal einen Matcha und höre Musik, aber verschiebe immer mal wieder auch den Fokus für ein paar Minuten auf diesen reinen Wahrnehmungsmodus. Oder ich war mit einem Freund zusammen am Lagerfeuer machen und habe ihm eben auch über dieses Thema aufgeklärt. Und natürlich haben wir auch den ganzen Abend miteinander geredet und aktive Dinge getan, aber dann eben auch einfach mal zusammen, aber trotzdem getrennt voneinander für einige Minuten einfach nur ins Feuer gestarrt und uns da ein bisschen treiben lassen. Und wir Menschen unterliegen sehr häufig diesem logischen Irrtum too easy to be true, also zu einfach, um wahr zu sein, den man sehr häufig im Gesundheitsbereich beobachtet, aber gerade auch in der Schulmedizin. Ja? Wenn dann zum Beispiel eine Untersuchung zeigt, eine Natursubstanz XY hilft 5-mal so effektiv gegen Krebs wie eine Chemotherapie bei gleichzeitig keinerlei bekannten Nebenwirkungen, aber das kann nicht sein. Das ist zu einfach. Krebs kann nur bekämpft werden mit aggressivster Chemotherapie über Monate hinweg. Wenn es so einfach wäre, dann würde es doch jeder wissen. Ja, ist auch so ein Satz, den man immer wieder hört. Und dadurch, dass jeder diesen Satz wiederholt, verbreiten sich dann eben gewisse Sachen nicht so, dass sie jeder wissen könnte. Und diese Denkweise zieht sich durch viele Bereiche unseres Lebens. Ja, dass die Lösung für viele Probleme oft ganz einfach sind oder wir mit ganz einfachen Mitteln riesige Hebelwirkungseffekte haben könnten, aber aus dem Grund, weil sie zu einfach sind, nimmt sie keiner ernst als Lösungsvorschlag. Und daran musste ich auch die ganze Zeit denken, als ich dieses Skript geschrieben habe, wie sehr wir eigentlich von einfachen Dingen profitieren könnten, die jedem zugänglich sind. Mich persönlich hat das Thema jedenfalls unglaublich begeistert. Als ich das Video dazu gesehen habe, musste ich die ganze Nacht weiter recherchieren, weitere Vorträge anschauen, Sachen nochmal in eigenen Büchern nachlesen und habe versucht, das Ganze schon in so einen leichten Kontext zu bringen und ja, das Skript angefangen zu schreiben. Und ich musste das einfach spontan jetzt als Podcast aufbereiten und mit euch teilen, auch wenn ich ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen kann, wie viele Menschen das wirklich so interessant finden wie ich. Aber für mich ist das einfach das Wichtigste und auch das Schönste mit diesem Podcast, dass ich einfach mittlerweile ja keine Abhängigkeit habe und nicht darauf angewiesen bin, über irgendwelche Dinge reden zu müssen, die die breite Masse vielleicht interessanter findet, sondern ich bin hier komplett unabhängig mit allen Themen, über die ich rede, und dann haue ich halt einfach auch das raus, was mich gerade beschäftigt, was mich gerade interessiert. Und in diesem Falle war das jetzt das Thema des Tagträumens. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Tagträumen, beim Experimentieren, und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere mir anschließend gerne auf Instagram schreibt unter holistisch-gesund. Also egal, was die Folge mit euch ausgelöst hat, was ihr vielleicht in der Vergangenheit schon für Erfahrungen mit diesem Thema hattet oder auch einfach, was jetzt im Nachgang in den nächsten Wochen bei euch so Spannendes passiert, wenn ihr euch einfach mal ein bisschen diesem Prozess hingebt. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr bis jetzt durchgehalten habt, über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Das würde mir sehr helfen für den Algorithmus. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge.